Aufgabe Kiosk. Diese Aufgabe ist eine Teamaufgabe, die du mit deinem Nachbarkind zusammen machen kannst. Lies die Wörter in der Liste so schnell wie möglich. Du hast 30 Sekunden Zeit. Dein Nachbarkind stoppt die Zeit. Markiere, bis wohin du gelesen hast. Danach tauscht ihr und das andere Kind liest die Wörter. Wie viele Wörter schafft ihr in 30 Sekunden? Notiere dein Ergebnis im Lernweg.